Telekom Kabinenfernsprecher Maybach Ufer 13 an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein abbauender Tingeltangel-Marktstand, der ja Ohrringe, Ringe, Anstecknadeln und weiteren Tingeltangel verkauft, sowie ein umfangreiches Angebot an parfümierten Teesorten hat, die hier auch probiert werden können. Denn vor dem Stand steht eine Art Kommode, auf der sich zwei große Kessel befinden, aus denen Tee abgezapft werden kann. Zur weiteren Ausrüstung gehört ein Lastwagen, der gerade Obstpaletten auflädt, sowie ein Anhänger, der gerade von einigen Marktleuten startklar gemacht wird, sowie eine Gruppe von Marktleuten, die ja sehr viel Spaß haben und dabei Tomaten essen. Ansonsten hier am Maybachufer keine besonderen Vorkommnisse erhäuft.